Ja, und hier haben wir das RAKT-Festival in Tübingen. Ist eigentlich nur einmal aus unserer Reihe, welche Netzkonferenzen finanzieren wir den Idioten eigentlich noch aus Steuergeldern? Wenn man hier unten guckt, Baden-Württemberg-Stiftung, das ist ein Organ des Landes Baden-Württemberg. Hier wird auch wieder Steuergeld verbrannt. Und aufgefallen ist es mir, ich glaube, weil die Lillian Grimsquieker hat mir hier dieses Ding geschickt auf Twitter und meinte, hat mir deren Code of Conduct gezeigt. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Seite das genau war, auf wer wir sind oder wo auch immer. Auf jeden Fall stand da halt explizit, dass sie seien ein politisch neutrales Festival und deshalb dürfen NPD und AfD nicht teilnehmen. Also das war also so viel Hirnwichs in einem Satz Ich ist sehe schon eigentlich nur Stern. schwer möglich. Hast du Ja. gerade gesagt, die sind politisch? Weil haben die nicht gesagt, die sind unpolitisch und deswegen dürfen AfD und so nicht teilnehmen? Die sind politisch neutral. Ja, aber das heißt das Ah, nicht. Aber Moment, äußerst neutral. Moment, jede Partei, überall, wo du dich auf dem politischen Kompass so befinden würdest, bist du politisch. Du bist nicht neutral. Ich meine, du kannst zentristisch sein, aber das ist nicht dasselbe wie neutral, würde ich mal Du sagen. kannst auch nicht neutral sein und sagen, die müssen aber draußen bleiben, weil wir die doof finden. Dann Ja. musst du das mit dem Ja, Neutral genau, irgendwie streichen. du bist politisch nicht neutral, wenn du sagst, die da dürfen wegen ihrer Politik nicht Aber rein. eigentlich erklärt Verstehst das auch Netzneutralität. Das da darf nicht gepostet werden. Das Plenum und du? Oh Arbeiterkreise. Gott, Awareness Teams. Vielleicht haben die einfach neutral mit neutralisieren verwechselt. Awareness-Armbinden. Ja, Finde Mann, ich gut. man hätte das eigentlich noch besser zusammenfassen können. So eine rote Armbinde mit so einem weißen Kreis, mit so einem schwarzen Hakenkreuz, da ist Awareness drauf. Das zeigt doch, dass du hier für was einstehst. Das ist doch ein Zeichen. Ja, Armbinde. Wir brauchen mehr Awareness und Armbinden. Dass das hier Cultural Appropriation ist, ja, das stört keinen, ne? Vor allem politisieren sie sich ja schon, indem sie dieses Wort Awareness mit sich selbst in Verbindung bringen. So. Also ich sag mal, Bewegungen mit Armbinden in grellen Farben, das gefällt mir, das hat Tradition. Eigentlich ist Ja. alles zu subtil, um es anzusprechen. Sind es Blicke? Fragezeichen. Ist es die Konstellation, in der viele Männer im Kreis um die Tanzfläche stehen? Die stehen da ganz allein, dürfen auch nur Männer hin, die Frauen müssen in einen anderen Raum. Ja, genau. Oder Oder irgendwann wird so tanzen diese da. Fanfiction von den Leuten wirklich wahr werden und da werden eigentlich einfach nur so Muslime dastehen, komplett vermummt. Darf ich kurz was vorlesen? Hier ist ein Erlebnisbericht vom RAKT Festival. Ihr wisst ja, die haben extra die Störer ausgeschlossen. Und dann steht hier, laut Polizeibericht, umringte eine fünfköpfige Gruppe afghanischer und irakischer Staatsangehöriger im Alter von 18 bis 21 Jahren gegen 23:20 Uhr auf der Tanzfläche drei junge Frauen und bedrängte diese. Eine der Frauen sei in unsittlicherweise berührt worden. Nachdem die Frauen sich zur Wehr setzten, kam es laut Polizeibericht zum Streit, in dessen Verlauf die Frauen geschubst, gepöbelt, angepöbelt und bespuckt wurden. Upsi. Geil. Vielleicht wollten sie das. Ja, das ist aber, glaube ich, Ja. keine Sache hier für das Awareness-Team, weil hier geht es um fast deinen Beziehungspartner in dir permanent an den Po. Das sind Ja, die aber wirklich schlimmen Sachen. wäre das Awareness-Team awarer gewesen, wäre das vielleicht halt nicht passiert, ne? Die könnten eigentlich so eine Gruppe bilden, die aware macht, ja. Großer Gott. Wer macht Ja, denn aber sowas? komm, die Kommentare, die du hier liest, da merkst du halt auch gleich wieder so, was für ein unsäglicher Schwachsinn das ist. Das ist für Mittelschichtleute, die noch nie irgendwie mal sich auch noch geprügelt haben oder sowas. Und dann hast du da Awareness-Armbinden und dann kannst du Mikroaggressionen melden, während dann Leute kommen, die wirklich, wirkliche Belästigung machen und da kriegst du dann keiner geschissen, das zu unterbinden. Und dann müssen die auch noch angespuckt werden und keiner von den Awareness-Microaggression-Leuts schafft es, die Eier in der Hose zu haben, aufzustehen und sagen, was soll die Scheiße? Finde ich gut. Weißt du, da muss man dann Polizei rufen gleich. Da gibt es dann keine Aber Awareness-Leute, das die ist sie auch gut. rausschmeißen Und können. was, wenn die Person, von der der Übergriff ausgeht, gar nicht versteht, was das Problem ist? Was soll er sie machen, wenn er sie deswegen Konsequenzen tragen muss? Bin ich dann schuld? Nein, bist du nicht. Die Faschisten sind schuld, die sich darum scheren. Meine Güte, ey. Ja, aber Schutzstaffel war wahrscheinlich schon weg, deswegen Awareness-Team. Wenn du dir überlegst, dass heutzutage ja halt ein Übergriff ja auch schon verbale Gewalt sein kann, ist es halt auch schön, wenn, nee, also du, nur weil du gesagt hast, dass es 73.000 Gender gibt und der andere hat dich ausgelacht, sag, das bist nicht du schuld, das ist der schuld, ja, oder was? Oh. Ich finde auch eigentlich interessant, dieser Satz, ich will nicht irgendwelche blöden Stereotype bestätigen. Da ist nämlich hier, warte was, für genau solche Personen gibt es eine E-Mail-Adresse, an die sie sich im Nachhinein wenden können. Was? Ernsthaft? Schreibst deine E-Mail? Du gehst, ja. Weißt, du gehst feiern, du gehst dorthin, trinkst ein paar Shots an der Bar, stehst in der Menge und dann denkst du so, boah, die eine Person, die hat mich jetzt echt blöd angeguckt. Da schreibe ich jetzt am Montag dann eine E-Mail und sag, dass mich das gestört hat. Nee, boah, Alter, das geht, glaube ich, es geht eher darum, dass dann eine Person sagt, hier, der Glatzkopf da, der Große, der sieht aus, wie als wäre man bei der nationalistischen Jugend gewesen, der triggert mich, dann wirst du von dem Awareness-Team vom Gelände geschmissen und dann darfst du eine E-Mail schreiben und dich darüber beschweren. Dann kotze ich dann an die Eingangstür. Das ist meine Rache dafür, dass sie mich rausschmeißen. Oh mein Gott, Alter, das ist so richtig autoritärer Kackscheiß. Menschen, die verstehen wollen, warum sie einen anderen Menschen verletzt haben, werden es auch herausfinden. Menschen, die es nicht verstehen wollen, möchten wir hier nicht haben. Ja. Aber ich finde das voll gemein. Vielleicht konnten die Iraker und die Afghanen auch gar kein Deutsch und die konnten nicht verstehen. Aber du willst ja keinen Begriff von Neutralität dann noch strecken. Unmöglich. Du willst davon nicht etwa irgendwelche nicht blöden Stereotype bestätigen. Ja. Wisst ihr, das Problem mit diesem Satz, was ich damit habe, ist, ich glaube, die verwechseln oder setzen blöd gleich mit falsch, ja, also unwahr, ja. Denn alles Unwahre, ja, ist also nicht, ja, okay, jetzt könnte man schon so sagen, ja, nicht alles Unwahre ist blöd, aber sagen wir mal so, ja, alles Unwahre ist blöd, aber nicht alles Blöde ist gleich unwahr, ja. Also wenn du es nur, weil du es als blöd ansiehst, heißt es das nicht, dass es falsch ist, ja. Und wenn man sich dahin stellt und sagt, ja, man nimmt wirklich ein emotionales Argument als Teil seiner Weltanschauung, dann hat man schon verloren. Ja, und das ich frage mich auch, wer will denn auf ein Festival, das so eine Zwerg-DDR ist, wo alle Menschen willkommen sind, die sich an die Ansagen halten? Was? Da hätte ich ja schon keinen Bock hinzugehen. Das ist Nordkorea-Party. Ja, das ist React-Festival halt. Du kriegst gesagt, wie du dich zu verhalten hast und dann. Und dann reactst du da drauf. Genau. React, ja. Acting. Dann das wird ein bestimmt großer Erfolg. Also. Dann ist nämlich klar, dass bestimmte Denkmuster nicht klar gehen. Wie klar, zum natürlich. Beispiel Einwanderer krabbeln an Frauen rum in der Öffentlichkeit. Das geht nicht klar, dieses Denkmuster. Auch wenn du das gerade hier auf der Tanzfläche gesehen hast. Es geht nicht klar. Denk die dürfen das, die bereichern, ja. Das ist bereichernde Begrabung. Ich bin jetzt nicht direkt betroffen, ja, das bedeutet nichts. Solche Räume entstehen nicht von selbst, sie werden entkämpft. Ja. Die sehen sich wirklich als so eine Gruppe von Dumbledores Armee, ne? Die denken halt wirklich, die kämpfen gegen den großen Voldemort und das sämtliches Leid, das sie erfahren, ja, schon dazugehört und wir haben es uns erkämpft, ja. Ich habe von Anfang an gesagt, dass man diese Potter-Scheiße verbieten sollte. Weißt du, das Problem ist halt wirklich, sämtliche Gruppen, die rumlarpen, ja, für die es nicht kennen, LARPing ist so ein Verb, es ist so Live-Action-Role-Playing, ja, das heißt, wenn du dich so als deinen Superheld dann rausgehst und verkleidest, so aber hier... Als ob. Bevor sich die der Erste über eine oder mehrere Personen beschwert, sind 10 andere schon gegangen, weil sie keinen Spaß mehr an der Feier hatten. Awareness zu Ende heißt ja. Party zu Ende. Da hast du die Maxime hier. Awareness zu Ende heißt Party zu Ende. Genau. Ich sag Awareness, Killed du job. Sagst Party, Awareness, Party, Awareness, Party. Denkmuster. Meine Fresse, ey. Alter Schwede. Selbst negative Stereotype aufstellen. Ich meine, sie bestätigen hier blöde Stereotype über ihre eigene Gruppe. Aber du kannst ihnen eine verschlüsselte E-Mail schicken. Wir sollten bei dem Awareness-Telefon anrufen und fragen, ja, ob wir der Wehrmacht beitreten können. Ja. Ich will Party ohne Ende. Wenn man nicht gleich, wir können ja eine eigene Aware-Sportgruppe gründen. Die könnten auch eigentlich so eine Beschützerstaffel machen, eine BS. Ja, also es ist jetzt keine Schutzstaffel, es ist eine Beschützerstaffel. Ja, das ist genau. Was da ganz anderes. Wir wollen keine Blöden. Uns dabei, Berlin zu einem Ort zu machen, an dem wir uns gegen Stereotype wie möglich einschränken. Ja. Wir wollen keine blöden Stereotype hier bestätigen, ja. Wir wollen einfach nur eine Schutzstaffel und ein Aware machen. Schicken Sie uns bitte unter Klarnamen eine verschlüsselte E-Mail. Wir werden sie garantiert lesen. Mail geht bitte an papierkorb@rect.com. Ja, willkommen beim Woke-O-Mart. Woke sind Sie. Ich bin sehr woke. Haben die da eigentlich auch Bilder, Mann? Also so irgendwie, dass man sieht, wie viele Leute da abstellen, ja. Weil wie ist das eigentlich? Schreibt man Rekt nicht eigentlich R-E-K-T? Nein. Eigentlich ist die Internetschreibweise. Das ist die Internetschreibweise. Ist es nicht die Kurzform von Fair-Rekt? Rekt. Ich kann das nur als sich recken. Alle sehr aware hier. Oder verrecken. Alter, das geht ja richtig ab. Guck dir diese Leute an. Wow. Yay, Spaß. Party hard mit Awareness am Start. Ha. Oh, geil, Slacking. Ist übrigens schlecht für Bäume. Ja, Alter, richtig geil, Mann. Da sieht man doch richtig, wie glücklich die sind. Ne? Zwei Leute im Zelt, nice. Hm. Ja, Alter, ein Drehrad. Aber nicht also die falschen Denkmuster, bitte. So vieles. Das erinnert mich so an Weltspartag, weißt du? Der Demokratie leben! Bundeszentrale für leck mich am Arsch! Weißt du? Ja, ich gehe feiern mit der Demokratie leben Stiftung. Ja. Wir machen was für die Jugend mit der No-Hate-Speech-Kampagne! Und dann gibt es Ben & Jerry's Eis für alle. Ja, ich würde gern wissen, mit wie viel Geld das gefördert wurde. Also. Er spielt gegen den Sexismus. Ja, er spielt sexy vor. Er sieht aus wie so ein Homo-Fürst, ich sag's dir. Es ist die da so richtig brutale Instrumente wie Schlagstöcke erlauben, ist schon krass, ne? Ja, das ist, glaube ich. Schlägt man. Guck dir den Typen links an da, der schlägt, ja. So schlimm. Alter. Also ich weiß ja nicht, wie ihr so, aber ich habe schon echt gute Kenntnisse darin, dass ich so die Gedanken, die politische Einstellung von Leuten einfach sehe, ja, und die sehen mir echt alle aus wie Nazis. So, können wir das schließen? Kann ich sagen, so, ich bin auf euch aufmerksam geworden, ihr habt mich alle getriggert, löscht euch. So, aber, dann löschen die sich. Ja, so viele Leute waren jetzt da jetzt auch nicht so irgendwie, ich keine Ahnung. Ich fand das jetzt... Also wenn ich da die ganzen Leute sehe, denke ich mir, wo ist ein Selbstmordattentäter, wenn man mal einen braucht? Dass das jetzt aber grenzwertig! Nein, Quatsch. Aber da habe ich mit 16 größere Partys gemacht. Die wären wahrscheinlich. Ja. Aber gab es da auch ein Awareness-Team? Nein. Ist Tübingen nicht auch eine relativ kleine Stadt? Also, dass das ungefähr passt jetzt hier so von der Menge? Ich weiß ja, nicht. Ja, doch schon. Aber in Tübingen ist so die größte Anzahl an Frauen. Das ist die deutsche Stadt mit der höchsten Anzahl an Frauen unter 30. Das haben sich die irakischen und afghanischen jungen Herren auch gedacht. Ja. Das ist der Service, wo die ihre E-Mail-Adresse ja haben. Ach Gott, Tübingen war letztens wieder in den Medien. Ich muss mal nachgucken, mach mal weiter. Da haben die ihre E-Mail her. Aber das Rise Up, das sehe ich öfters mal von Marxisten und so auf Twitter, also die dann irgendwas mit Rise Up zu tun haben oder Critical Games Journalist, der dann auch eine Rise Up-Adresse hat. Was soll ich denn abreißen? Die sagen ja, ich soll abreißen, aber was soll ich abreißen? Früher hat man das Proletariat abgerissen, aber jetzt haben wir dann mittlerweile Queer Gender, Demi-Fluids und so, die jetzt. Es ist schwieriger, ja. Rise Up, weißt du. Früher hat er mal einfach mal eine Revolution gehabt, so 1970, da war's, da hatte man noch was, ja. Und jetzt ist alles so intersektional und auch. Erklären die Linken erstmal, warum Sicherheit wichtig ist. Außer für Nazis. Genau.